Wichtig ist für uns, wir setzen auf Diversität. Und jetzt kommen zwei Slides, an denen ich mal illustriere, wo die Kernelemente sind. Was ist eigentlich Design Thinking? Und ein bisschen sind wir ja schon dran gewesen mit dem Beispiel aus Stanford, dass wir eins nicht tun, wir bewegen uns nicht bei der Suche nach neuen Ideen in erster Linie aus einer technologischen Perspektive, nicht aus einer Business-Perspektive, sondern aus der menschlichen Perspektive an die Fragestellungen ran. Wir fragen uns, wenn man sich fragt, wo ist die beste Inspirationsquelle für Neues, dann sind wir in Deutschland, in Technologienationen, sind wir sehr stark, sehr schnell dabei zu sagen, na, wir gucken uns mal an, was die Wissenschaft macht, was die Forschung gerade treibt und daraus bauen wir tolle Business-Ideen, Marketingkonzepte und adressieren die Menschen. Wir sagen, die beste Inspirationsquelle für neue Ideen ist der Mensch selber. Ja? Wir sind das komplexeste Wesen auf dem Planeten. Und warum sollen wir nicht einfach uns angucken, was wir wollen? Daraus erschließen sich eine ganze Reihe von viel, viel mehr neuen, interessanten Lösungsmöglichkeiten, als wenn ich nur auf von Menschen Gemachtes schon gucke oder von Menschen entwickelte Businessmodelle. Einfach sich einlassen auf die Bedürfnisse, die Menschen haben, die sich ja permanent verändern. Die sind ja nicht alle, die sind ja nicht immer gleich. Gestern hatte ich noch kein iPhone in der Tasche, also vor 5 Jahren. Jetzt rennen fast alle von Ihnen mit so einem Ding rum, ja, und denken, die Welt geht nicht mehr ohne. Ja. Und wenn Sie sich vorstellen, was in 5 Jahren ist, das ist 5 Jahre altes Ding. Wir denken schon, es geht nicht mehr. So, die Bedürfnisse verändern sich permanent in westlichen Ländern, aber auch woanders. Das heißt, es ist super interessant, sich anzugucken, wie sind die eigentlich, wo sind eigentlich die Bedürfnisse? So, und da starten wir immer, aber wir verlieren natürlich nicht Technologie aus dem Auge, wenn wir wissen, welche Bedürfnisse wir zu adressieren haben, dann gucken wir natürlich, was ist an Hightech da? Was müssen wir kombinieren aus verschiedenen Bereichen, was noch keiner kombiniert hatte, um daraus dann ein Produkt oder ein Service zu machen? Und wir schauen natürlich, macht das wirtschaftlich Sinn? Und wenn diese drei Dinge zusammenspielen, dann entsteht hier nachhaltige Innovation, sagen wir. Und nachhaltig in zweifacher Hinsicht. Zum einen, da wir uns dabei von hier starten, sind wir sicher, dass wir nicht ein wahnsinns ausgeklügeltes Marketingkonzept brauchen, um irgendwas, was keiner braucht, dann doch noch an ein paar Leute zu verkaufen, sondern wir kennen schon ziemlich viele, die das brauchen. Und das Zweite ist, dadurch, dass wir hier starten, passiert es uns nicht so oft, dass wir mit Produkten oder Services enden, die zum Beispiel gesundheitsschädlich sind oder umweltzerstörend, weil das ist was in der Regel, wenn Sie die Menschen fragen, was die nicht wollen. Was denen sofort auffällt, dass das doof ist, ja, dass man das nicht haben will. Das fällt aber nicht so sehr auf, wenn man hier oben startet. Man sagt, ich habe eine tolle Technologie, die versaut zwar ein bisschen, das ist egal, fällt mir jetzt nicht so auf, aber kommt irgendwas Tolles bei raus, kann ich toll mit Geld machen. Wenn Sie hier starten, passiert das nicht so oft. Also das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, taucht bei uns eigentlich überhaupt nicht auf, weil das ist immanent drin. Das ist einfach ein Teil des Konzepts. Aber Sie sehen, das werden das nirgendwo in den Charts irgendwo entdecken. Das zweite Chart hier zeigt die drei Kernelemente, die zusammen spielen müssen. Und das ist das eigentlich Wesentliche hier. Wir haben ja auch einen Tisch oben mit Mitarbeitern von uns und auch mit Absolventen, die darüber erzählen, die direkt aus der Praxis berichten. Und die werden Ihnen aus diesem Kontext hier berichten. Das Erste ist, wir gehen weg von der Fokussierung auf die kreative Leistungsfähigkeit von Einzelnen, hin zur Fokussierung auf kreative Leistungsfähigkeit von Teams. Sagen wir, fokussieren uns viel zu stark, auch in der Bildungslandschaft, auf das Entwickeln von Einzelleistungen und viel zu wenig auf das Zusammenarbeiten, auf die Kollaboration. Und wir setzen völlig auf Diversität. Also wir sorgen zum Beispiel dafür, dass wir 50% Frauen, 50% Männer bei den Teachern haben, aber auch bei den Studenten. Das können wir ja. Wir haben genug Bewerber. Wir sorgen genau dafür, dass das 50-50 ist. Wir machen Forschungstests mit Teams, die nicht divers zusammengesetzt sind. Mit Teams, die divers zusammengesetzt sind. Und die Ergebnisse zeigen ganz klar, auch die Arbeitsergebnisse bei uns in den Projekten zeigen ganz klar, die rein homogenen Teams performen schlechter. Wissen Sie aber auch aus der eigenen Praxis wahrscheinlich. Zweite ist, wenn wir diese gemischten Teams haben, und ich rede von Teams von 4 bis 6 Leuten ungefähr. So klein brechen wir die runter und versuchen jede Position mit jemandem aus einem anderen Bereich zu besetzen. Dann kommt ein Jurist mit einem Architekten, mit einem Businessmenschen, mit einem Informatiker zusammen, und die haben alle andere Arbeitsprozesse, die sie vermittelt bekommen haben. Jeder hat einen optimierten Arbeitsprozess für seinen Bereich, aber wenn die zusammenkommen, müssen wir denen einen gemeinsamen geben. Und das sind im Wesentlichen diese 6 Schritte. Das ist die akademische Leistung, würde ich sagen, auch der Kollegen in Stanford, die gesagt haben, wir suchen einen Prozess für diese Teams, der beide großen Hirnaktivitäten, den analytischen Teil, die Aktivitäten im analytischen Teil, aber auch die intuitiven, kreativen Teile gleichzeitig motiviert, die sich nicht fokussiert auf die Analyse und auch nicht auf den Kreativteil. Wenn Sie sich Kunsthochschulen angucken, die fokussieren sich auf das Individuum in der Regel und auf den Kreativteil der Leistungsfähigkeit. Wenn dann der Künstler eine Rechnung schreiben soll später, hat er schon ein Problem. Ich hoffe, das sieht jetzt anders aus, aber bei mir, ich habe Kunst studiert, war das so. Ja. Und die haben gesagt, der beste Weg, der beste Prozess, den die bisher gefunden haben, ist einfach die Art und Weise, wie Designer, traditionelle Designer, die Stühle machen, hier Flaschendesign, User Interfaces oder solche Dinger hier oder auch sowas, wie die intuitiv arbeiten. Und deshalb heißt das Ganze auch Design Thinking. Man könnte es auch Design Doing nennen, aber es ist Design Thinking and Doing. Und das sind diese 6 Schritte, komme ich gleich nochmal zu im Detail. Und die dritte Komponente, und die ist ganz wichtig, weil die ganz oft vernachlässigt wird, gerade in Unternehmen, aber auch in der Hochschule, ist der Space. Wenn Sie ein Startup bauen gerade, denken Sie daran, es ist wichtig, in welcher Konstellation Sie arbeiten. Nicht nur im Team, nicht nur den Prozess, den haben Sie vielleicht schon trainiert, weil Sie in der Uni zusammengearbeitet haben. Da haben Sie möglicherweise schon einen falschen Prozess trainiert, da müssen Sie sich was umtrainieren. Aber wichtig ist, vergessen Sie nicht, darauf zu achten, in welchem Ambiente machen Sie das. Und wenn Sie sich heute Startups angucken, die jetzt schon ein bisschen älter sind, wie Google zum Beispiel oder eBay, da sehen Sie, wenn Sie diese Räume angucken, die sind mittlerweile in Designmagazinen, in Architekturmagazinen, wird darauf hingewiesen, dass da was Besonderes entstanden ist. Da entsteht was Besonderes, weil diese Unternehmen teamorientiert, viel teamorientierter arbeiten als, sagen wir, ein Unternehmen wie Siemens. Ja. Oder die Deutsche Bahn. Ich will keinen zu nahe treten, aber beides Unternehmen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. So, das sind die 3 Kernelemente, die wir zusammen spielen lassen, und dann reden wir von Design Thinking. That's it. No rocket science. Keine nicht tiefgehende Wissenschaft. Klingt allerdings leichter, als es ist. Denn wenn Sie sich diese 3 Komponenten angucken, Raum, sich in neuen Räumen zu orientieren, schaffen wir alle. Sind wir auch alle gut trainiert, machen wir ständig. Wir fahren in Urlaub, sind hier, verreisen, Dienstreise und so weiter. Bewegen uns ständig in neuen Architekturen. Prozesse zu adaptieren, wir in Deutschland können das auch super gut. Die eigentliche Krux steckt hier oben. Denn unsere Studenten, wenn die bei uns ankommen, die sind in der Regel nicht teamfähig. Ja? Die sind zwar schon 24 Jahre alt, 25 Jahre alt, und man denkt, die sind in einem Bildungssystem, haben die sich entwickelt, was sie auf die Welt vorbereitet, aber die Welt besteht offensichtlich aus lauter Egomanen. Ja? Denn darauf werden die vorbereitet, dass sie super gut freundlichem Lächeln unterm Tisch dem anderen ins Knie schießen können, ja? Aber nicht miteinander zusammenarbeiten können. Das sind die einfach nicht trainiert. Wir glauben, da läuft was falsch. Wir bereiten die Leute vor auf eine Ei-Gesellschaft. Ne? Wir rennen alle rum mit den iPhones und iPads und dann nutzen alle iTunes und sind dann irgendwann mal isolated. Aber das wird uns ja vorgegaukelt, dass das Richtige ist. Ja? Ich habe mir geben lassen, mal alle Namen von den Organisatoren hier der Teilnehmer, und habe im Netz gibt es ein Tool, wo man die Beziehung zwischen diesen Menschen darstellen kann. Und wenn Sie jetzt genau gucken, finden Sie Ihren Namen auch da irgendwo. Ja, ich sehe ein paar skeptische Gesichter, ist natürlich Quatsch. Also, nein, aber Sie gucken sich dieses Bild an, und es ist völlig normal, diese Art von Struktur, in der leben wir. Wir leben in einer vernetzten Welt, die Maschinen sind vernetzt, ja? Und Sie hätten mir jetzt ja glatt geglaubt Und so ein Tool wird es auch mit Sicherheit in Kürze geben, ja, dass man das darstellen kann, da reinzoomen und vielleicht gibt es das auch, ist ein Startup hier, was das schon macht, noch nicht. Das Problem ist, durch diese Welt navigieren wir mit diesem Denken im Kopf. Ich nenne das das Brockhaus-Denken. Ja? Und wenn Sie sich das mal angucken, ich habe bisher noch kein besseres Modell gefunden. Ich bin gerade dabei, ein Buch darüber zu schreiben, auch über das Ende des Brockhaus-Denkens, weil das die beste Metapher ist, die schön illustriert, in welcher Art von Denkwelt wir uns gerade bewegen und in welcher Art von Welt wir uns bewegen müssten. Und Brockhaus, das Ding, was bei uns im Regal steht, bei uns zu Hause, wir haben nicht die, konnte mir nicht leisten, diese dicke, fette Variante, wer hat sowas im Regal stehen? Das Problem ist, wessen man sich völlig bewusst sein muss, dieser Prozess, von diesem Denkmodell zu diesem hier zu kommen, ist komplett irreversibel. Genauso wie der Brockhaus nicht mehr im Regal erscheinen wird, irgendwann später. Und darüber, da muss nicht nur Brockhaus, gucken Sie das mal an und schreiben Sie darüber mal Siemens, ja, und sehen die verschiedenen Departments, ja, oder schreiben Sie darüber mal Humboldt-Universität, ja, und sehen die verschiedenen Fachgebiete hier. Da können Sie auch HPI drüber schreiben, wir haben 10 Fachgebiete, die sich alle mit Informatik beschäftigen, zum Teil mit Vernetzung und so weiter, nur die Vernetzung wird noch nicht gedacht. Und wir sind im Denken, wenn das hier der Transitionsprozess ist, in dem wir uns gerade befinden, von diesem Denken zu diesem hier zu kommen, wir sind ungefähr hier. Das heißt, wir bewegen uns jetzt in einer Welt, von der wir denken, dass sie komplett vernetzt ist, ist sie auch. Die Maschinen sind alle vernetzt. Ja? Die sind alle vernetzt miteinander, die quatschen miteinander. Aber wir haben zunehmend verloren, miteinander als Menschen uns zu vernetzen. Und wir denken, das ist okay, wenn diese Maschinen das tun. Nein, ist es nicht. Weil die Maschinen immer viel dämlicher sind als wir. Im Wesentlichen geht es um diese Punkte, dass sie erst versuchen, das Thema zu verstehen, die richtige Frage richtig zu stellen. Das ist der erste Schritt, der erste Schritt Arbeit auch. Denn das ist häufig, gerade bei großen Unternehmen, die kommen zu uns in der Regel mit einer Fragestellung, die aus der Perspektive des Unternehmens nach außen geht. Wie können wir das und das Produkt, was wir jetzt entwickelt haben, an möglichst viele Leute verkaufen? Oder wie können wir die Killer-Application für diesen Bereich machen? Und wir versuchen, die dann in die Position des Menschen, des Nutzers wieder reinzuversetzen und die Frage einfach anders zu formulieren. Das ist ein sehr zeitintensives Geschäft hier, auch kostenintensives Geschäft. Wir schicken auch unsere Studierenden dahin auf der Welt, wo es sinnvoll ist, zu arbeiten. Wir hatten im letzten Semester ein Projekt in Spanien, da ging es um Entrepreneurship. Wie kann ich den quasi brachliegenden Entrepreneurship-Willen von Jugendlichen in Spanien in einer Wirtschaftssituation, die katastrophal ist, wie kann ich den wieder neu motivieren? Da sind die Studenten nach Spanien hingefahren. Wir waren in Südafrika bei einem Projektpartner, haben uns damit mit der medizinischen Versorgung von Landbevölkerung beschäftigt. Wir waren auch in Peking und die Studenten fahren vor Ort und reden mit den Leuten, tauchen da ein und verbringen da eine ganze Weile. Also der erste Teil ist sozusagen, ich mache mich schlau, ich versuche zu kapieren, was das Problem ist und in diesen ersten 3 Schritten bitten wir auch unsere Studenten, den Lösungsapparat im Hirn auszuschalten. Switch off your solution engine, wie wir den Studenten sagen. Nicht an Lösungen denken. Und dann starten wir den Lösungsprozess. Ideation nennen wir diese erste Phase. Da machen wir Brainstorming, Kreativprozesse. Wir nutzen da alles Mögliche, aber hauptsächlich Brainstorming in dieser kleinen Gruppe. Dann entstehen 150, 200 Ideen, die einfach aus den Köpfen rausfallen, aus dem Team. Die schreiben die auf, Post-it-Notes rings um sie rum. Und dann clustert dieses Team diese 150, 200 Ideen in 3, 4 große Clustergruppen, pickt sich die besten Ideen raus, 2, 3 Top-Ideen, wo das ganze Team sagt, boah, das ist eine coole Sache, das müssen wir machen. Und das setzen wir prototypisch um. Wir heißt auch das Team. Geht dann hin an unsere Arbeitskästen dann, holt sich Lego-Klötze raus, holt sich Pappe raus, Karton, Scheren, alles mögliche, Holz. Wir haben eine Werkstatt, baut möglichst schnell einen anfassbaren Prototypen. Wenn es ein Produkt ist, bauen wir das physisch, also mit diesen Gerätschaften, mit diesen Werkzeugen und Materialien. Wenn es ein Prototyp ist, dann spielen wir das, dann spielt das Team den Service, wenn es ein Service ist. Dann spielt das Team, und das ist auch, nennen wir auch Prototyp. Also Prototyp ist nicht nur, wie ein Architekt sein Modell baut, sondern wir sagen, Prototyp ist auch, wenn wir eine kleine Session machen, so ist Verkaufen heute und so könnte Verkaufen in der Zukunft sein. Das kann man natürlich mit Teams von 5, 6 Leuten sehr gut machen. Und das ist wichtig, um den letzten Punkt hier zu haben, nämlich Feedback zu kriegen von draußen. Und diese Prototypenpräsentationen, die machen wir halt nicht, die machen wir intern natürlich, aber die machen wir auch draußen oder wir laden Leute ein dazu, um Feedback zu kriegen, sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. Und das eigentlich Wichtige an diesem Chart hier ist, sind nicht die 6 Punkte, sondern das sind diese Linien, diese Schleifen, die wir drehen, die indizieren, dass das ein iterativer Prozess ist. Kein linearer Prozess, den wir einmal durchlaufen und dann sind wir fertig, sondern wir durchlaufen den einmal und dann wissen wir, wir sind vielleicht 50% am Ziel, wir sind vielleicht 70% am Ziel, vielleicht kriegen wir aber auch raus bei dem Test, diese Idee, die wir verfolgt haben, war kompletter Bullshit und wir müssen wieder ganz zurückgehen, wir müssen wieder neu beobachten oder neue Point of View definieren. Also das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir das als iterativen Prozess immer, immer wieder machen und diese Iteration ist auch schon eingebaut in den Semesterfluss. So, das sind ein paar der Prinzipien, nach denen wir arbeiten, vor allen Dingen in der Ideation-Phase, in dem Moment, wo wir die Ideen generieren. Will die Ideen ermutigen, Kritik zurückstellen, visuell arbeiten, Quantität ist wichtig. Gerade in Deutschland, ich werde öfter gefragt, ist das nicht ein Druckfehler, muss da nicht Quality stehen? Ja. Natürlich soll nachher Qualität rauskommen, aber in der Ideenfindungsphase ist wichtig, dass man möglichst viele generiert. Build on the ideas of others und fail early and often. Das sind Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Auf den Ideen von anderen aufbauen ist nämlich etwas, was wir in der Regel nicht trainieren, was wir nicht dürfen, was man in der Schule nicht darf. In der Schule ist es Cheating zum Beispiel, ja, pushen. Im Team ist es wichtig, gute Idee aufgreifen, weiter darauf aufsetzen. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, früh und oft scheitern. Jetzt aber noch ein paar Worte zum Thema Space. Ja, wir haben aufgebaut auf den Erfahrungen von Stanford, das ist Stanford 2007. Die haben erst im Sitzen angefangen, Sitzposition mit den Teams, haben dann festgestellt, im Stehen ist es viel besser, man kommt viel besser miteinander klar, man kann leichter agieren, schnell mal hierhin gelaufen, schnell mal dahin was ausprobiert. Und so sieht es dann aus, wenn die Studenten zusammenarbeiten. Es entsteht ein dreidimensionaler Workspace, ein dreidimensionaler Informationsraum. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Team sich ja selbst organisieren muss. Das sind ja Leute aus ganz verschiedenen Bereichen. Hier sieht man nur 3 von dem Team von 6 oder 7. Hier ist sogar noch ein Teacher mit dabei. Und die bauen die Informationen, die sie gesammelt haben, im Laufe der Zeit auf, um sich herum. Das, was die Teams machen in ihren Workspaces, das müssen die irgendwann teilen mit anderen. Und zwar nahezu täglich haben wir kleine Slots, 3 Minuten eingebaut, wo die Studierenden mit dem wichtigsten Whiteboard, was sie gerade gemacht haben, mit den wichtigsten Informationen nach vorne gehen, hier in diesem Bühnenbereich da und allen anderen, das ist jetzt eine Spezialsituation, so viele haben wir normalerweise hier nicht sitzen, das sind ungefähr 40, zeigen, was sie gerade gemacht haben und Feedback bekommen von der Gruppe. Und das ist der eigentlich interessante Moment auch des Design Thinking Prozesses, dass ich das Feedback von allen anderen mir einhole. Das ist der eigentliche wertbildende Moment für alle Beteiligten, wenn diese Expertise, die in der Runde sitzt, die 40 Leute aus 30 verschiedenen Disziplinen, wenn deren Köpfe anfangen zu arbeiten und dann das entsprechende Feedback kommt, hast du die Website schon gesehen, kennst du dieses Projekt, kennst du dieses Buch, habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Und das ist ein permanenter Prozess, der immer, immer stärker dazu führt, dass ich näher ans Ziel komme, dass ich besser werde, dass ich die bessere Qualität generiere. Thank you.